Und jetzt für euch die etwas andere Jahresvorausschau auf das Jahr 2011 mit eurem Franz Zehnbier. Januar, NASA entdeckt intelligentes Leben bei RTL 2. Euter angenäht, erster Bauer wird Frau. Februar, Pop-Titan immer strenger, Bullen schmeißt sich selbst im Recall raus. Wahnsinn, Leute, also das hätte ich ja nur, also echt, da hätte er echt mal ein Auge zudrücken können, oder? Februar, alter Schwede, Karl Gustav kauft die Reeperbahn. Urknall schuld an Hesters Tinnitus? Wer weiß das schon so genau? Ja, neue FIFA-Regel für die Frauen-WM. Trikottausch nach jedem Spiel. März, raus aus den Schulden. Zwickergott rettet Griechenland. Neuer Job bei Vox für Kachelmann. Kachelmann moderiert dort jetzt die wahren Hiebe. April. Arno Dübel, Deutschlands faulster Arbeitslose, erleidet einen Arbeitsunfall. Endlich ein deutscher Royal. Papst krönt Kaiser Karl den Guten. Mai. Meine 11 Freundinnen müsst ihr sein. Lothar Matthäus trainiert die Frauen-Nationalelf. Das Sensations-Comeback im Sport. Jan Ulrich wird Apotheker. Juni, Westerwelle im 6. Monat. Ja, es wird ein Junge. Der Spiegel enthüllt die Facebook-Tagebücher von Hitler. Juli, neue TV-Show SSDS. Sarrazin sucht den Supertürken. Stefan Raab stinksauer auf Elton. Eltons Baby mit Lena. August, Reinhold Messmer erklimmt Griechenland Schuldenberg. Das Ganze ohne Sauerstoffgerät. Edge Ballack. Lahm tätowiert sich eine Kapitänsbinde auf den Oberarm. September, Nord- und Südkorea wieder vereint. Dortmund und Schalke bilden eine Spielvereinigung. Unser Geißler schlichtet alles. Die Deutsche Bahn hat mit neuem Führungswechsel neues Konzept für die Zukunft. Emma statt ICE. Jim Knopf wird neuer Bahnchef. Oktober. Wegen dem Rauchverbot auf dem Münchner Oktoberfest wurde von den Festwirten das erste Nikotinbier entwickelt. November. Frau zu Gutenberg schnappt sich Bin Laden. Kates Baby hat Charles Ohren. Und unser Schummi wird Boxenluder bei Vettel. Er will's nochmal schaffen. Er will Weltmeister werden. Dezember. Ursula von der Leyen adoptiert das 8. Kind Christina Schröder. Und der Boxhammer zum Jahresende, Leute. Klitschko gegen Klitschko. Live auf Satire TV. Und die letzte Meldung des Jahres. Franz Zehnbier verdrängt Christian Wulff aus dem Amt des Bundespräsidenten.